Hey, komm, das tust du schon mitschicken. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, lieber Michi, zum Geburtstag viel Glück. Nein, mein Bruder in Brasilien. Ah, der Brasilianer. Aufnahme, oder? Da. Ah! Okay, jetzt mach ich erst. Ich wollte nur was Persönliches sagen. Nee, ich bin schon. Ja, ich hoffe, das war persönlich.